Nächte sind Wälder, der Wind hat dich getragen und mich verführt. Wir haben uns gefunden, wir haben uns durchschaut. Gedanken ohne Worte.